Lektion 10 Übung D B Beispiel Vor 3 Jahren hast du angefangen? Ja, das mache ich schon seit 3 Jahren. Ja, das mache ich schon seit 3 Jahren. Ja, das mache ich schon seit 3 Jahren. Bitte beginnen Sie. Vor 3 Jahren hast du angefangen? Ja, das mache ich schon seit 3 Jahren. Vor 5 Tagen hast du angefangen? Ja, das mache ich schon seit 5 Tagen. Vor 2 Wochen hast du angefangen? Ja, das mache ich schon seit 2 Wochen. Vor 1 Stunde hast du angefangen? Ja, das mache ich schon seit 1 Stunde. Vor 10 Minuten hast du angefangen? Ja, das mache ich schon seit 10 Minuten. Vor 1 Monat hast du angefangen? Ja, das mache ich schon seit 1 Monat. Danke.